manchmal häng ich rum, mir ist alles zu viel. Noch mehr Lieder schreiben, die doch kein Mensch will. Und keine Kraft, um was anderes zu tun. Noch nicht mal fähig, mich richtig auszuruhen. Wie das so ist, das weiß jeder genau. Das ist das Tief, das ich mir selber reinhau. Wenn ich erwarte, dass die anderen mich tragen, dann werde ich stolpern, egal was ich wage. Das ist der Punkt, an dem ich mich frag, wo ist die Adresse, bei der ich mich beklag? Bin ich es selbst, ist es der liebe Gott? Hey, wer von uns beiden bringt die Dinge ins Lot? Kommt nicht drauf an, nur eines ist klar, ich darf nicht das tun, was schon immer falsch war. Darf nicht stoppen, mich auszuleben, darf nicht aufhören zu geben. Sonne, Mond und die Erde bewegt sich, Tiere, Pflanzen, alles das regt sich. Nur ich denk, dass mein Leben stillsteht. Ist mir denn nicht klar, dass es immer weitergeht? Sonne, Mond und die Erde bewegt sich, Tiere, Pflanzen, alles das regt sich. Nur ich denk, dass mein Leben stillsteht. Ist mir denn nicht klar, dass es immer weitergeht? Au. Gibt es Dinge, die sind noch zu tun? Da gibt es Dinge, die lass ich besser ruhen. Da gibt es Dinge, die habe ich satt. Da gibt es Dinge zu ändern, anstatt mich zu erdrücken in Qualen und Pein. Und statt einem Mensch bloßen möchte gern sein. Hab alles, was ich brauche und noch viel mehr. Und davon gebe ich gern noch was her. Sonne, Mond und die Erde bewegt sich, Tiere, Pflanzen, alles das regt sich. Nur ich denk, dass mein Leben stillsteht. Ist mir denn nicht klar, dass es immer weitergeht? Oh, Sonne, Mond und die Erde bewegt sich, Tiere, Pflanzen, alles das regt sich. Nur ich denk, dass mein Leben stillsteht. Ist mir denn nicht klar, dass es immer weitergeht? Ja, yeah. Sonne, Mond und die Erde bewegt sich, Tiere, Pflanzen, alles das regt sich, nur ich denk, dass mein Leben stillsteht. Ist mir denn nicht klar, dass immer weiter geht.